Protokolle 4.2. Wer und was könnte wohl eine unsichtbare Macht stürzen? Hierin gerade liegt die Kraft unserer Herrschaft. Die sichtbare Freimaurerei hat nur den Zweck zu erfüllen, unsere Absichten zu verdecken. Der Kriegsplan unserer unsichtbaren Macht, ja selbst ihr Sitz werden der Welt für immer unbekannt bleiben.